When I was in Jamaica, I heard about Colón. Colón boys are raising mighty hell. They buy shots and powder to shoot their countrymen. But now they cannot buy a bow, hey. Take me home, my mind turned back. Take me to the country where I born, where sweet potatoes grow and orange blossom blow. Take me to the country where I born. When I was in Jamaica, I heard about Colón. Colón girls are raising mighty hell. They dress in silken sandals and cotton dress and undies, but now they cannot change a second suit. Take me home, my mind turned back. Take me to the country where I born, where sweet potatoes grow and orange blossom blow. Take me to the country where I born. Valerie Walker mit When I Was in Cologne. Die Melodie des Liedes hat laut CD-Booklet ihre Wurzeln in der englischen Volksmusik. Valerie Walker ist aber Jamaikanerin. Das Lied drückt die Sehnsucht nach der jamaikanischen Heimat aus. Colón liegt in Panama. Dort siedelte sich eine nicht kleine Minderheit von Jamaikanern an, da sie beim Bau des Panama-Kanals Arbeit finden konnten. Valerie Walkers Gesang wurde vermutlich 1970-71 in Chatham in der St. James-Gemeinde auf Jamaika aufgenommen. Caribbean Island Music heißt die CD, auf der Valerie Walker zu hören ist. Caribbean Island Music präsentiert Aufnahmen und kenntnisreiche Anmerkungen von John Storm Roberts. Erschienen ist die Platte bei dem Label Nonesuch. Brothers 1960 mit O Carolina. Die Nummer wurde in Kingston, Jamaika aufgenommen. Zu hören ist da unter anderem Count Ossie mit seinen Voodoo Drums. Count Ossie gehört zu einer älteren Generation von Anhängern der Rastafari-Religion. Hierzulande bekam man ja erst Mitte der 70er Jahre über Bob Marley etwas von dieser Religion mit. Die Trommeln und andere Teile dieser Version von Oh Carolina tauchten als Sample in einer Coverversion von Shaggy wieder auf, 1992. Der in New York lebende DJ Shaggy hatte damit einen Nummer-1-Hit in England an 1993. 400.000 Exemplare wurden damals von der Nummer verkauft. Aber zurück auf die Insel Jamaika. Keep driving. like it does. Oh yes it does. Oh yes it does. And if somebody loved me like it do me, oh yes it do me. Oh yes it do. Die Musikszene in Jamaika von Männern dominiert wird, ist offensichtlich. Bis auf Sonja Pottinger machten Männer den Produzentenjob und erfolgreiche Sängerinnen gab es auch längst nicht so viele wie männliche Stars. Eine der weiblichen Ausnahmesängerinnen ist Marsha Griffiths. Sie sang in der Kirche und bei Schulfeiern und Dionne Warwick, Carla Thomas und Aretha Franklin waren ihre Vorbilder. Sie heuerte dann bei einer der bekanntesten Showbands Jamaikas an, bei Byron Lee and the Dragonaires. Mitte der 60er Jahre begann sie Platten aufzunehmen für den Produzenten Clement Dodd und sein Studio One Label. Zuerst ohne großen Erfolg. Ende der 60er Jahre kamen dann aber die Hits. Die Rocksteady-Nummer Feel Like Jumpin' und Coverversionen von Hits der Bee Gees und Johnny Nash. Aus der Zeit bei Clement Dodds Studio One Label kam gerade zu Anfang der letzten Musiktrilogie die Nummer My Ambition, ein Song, den sie mit Dodd zusammen komponiert hat. Und danach gab es ein Instrumental von Tommy McCook and the Supersonics. Hot Rock heißt die Nummer. Erschienen ist sie auf dem Label des Produzenten Duke Reed. Treasure Isle heißt es und das heißt übersetzt Schatzinsel und das ist auch nicht übertrieben. Der Saxophonist Tommy McCook und die Supersonics waren eigentlich eine Band für Studio-Sessions. Tommy McCook und Gitarrist Ernest Rangling hatten schon bei den Scatterlites zusammengespielt. Möglicherweise war der Posaunist bei dieser Aufnahme ein weiterer Ex-Scatterlite, nämlich Don Drummond. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall spielt hier der Posaunist ein tolles Solo mit ein paar experimentellen Klängen, wie ich sie bei Rocksteady und Ska-Instrumentals nie gehört habe. Hot Rock heißt dieses Instrumental, wie gesagt, und die chromatische Akkordverschiebung im Thema dieser Nummer ist auch ziemlich ungewöhnlich. Ich kenne bisher nur diese eine Nummer von Tommy McCook und Co., aber ein Lexikon klärt darüber auf, dass diese Band auch einige Latin-Einflüsse in ihrer Musik hatte. Aufgenommen wurde Hot Rock mit Tommy McCook and the Supersonics vermutlich 1966 oder 67 für Duke Reeds Treasure Isle Label. Danach gab es noch einmal Marcia Griffiths mit einer wunderbaren Coverversion der Beatles- und John Lennon-Nummer Don't Let Me Down, vermutlich 1969 zusammen mit Harry Johnson aufgenommen. Der nächste Hit von Marcia Griffiths war Resultat der Zusammenarbeit mit dem Sänger und Songschreiber Bob Andy. Als Bob und Marcia waren sie mit einer Coverversion von Nina Simones Young, Gifted and Black auch in England sehr erfolgreich. Später sang Marcia Griffiths im rein weiblichen Trio The I3s, als Background-Sängerin von Bob Marley oder selbstständig. Leider lassen sich zurzeit keine Platten von diesem Gesangstrio auftreiben, zumindest nicht in den Läden, die ich im letzten halben Jahr abgeklappert habe. Marcia Griffiths ist auch heute noch aktiv. Letztes Jahr erschien ihr Album Truly mit einer Mischung aus alten und neuen Aufnahmen. Diese hier entstand 1998. Produziert wurde sie, wie in alten Zeiten, von Clement Dodd. Marsha Griffiths anno 1998 mit No, No, No, einer Nummer von ihrem Album Truly. Ausschließlich um Musik aus Jamaika geht's in der zweiten Hälfte dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Und nach Marsha Griffiths jetzt zu männlichen Ausnahmestimmen. Yes, your boasting can only be for a time, yeah. Yes, you're boasting, but you'll never survive. No, today you are up, yeah, and tomorrow you're down. Today for you, and tomorrow for me. Yeah. So what's the use in pretending to your brother? Yeah. That you love me and the eyes you're trying to kill me. Yeah. Gotta wake up, gotta wake up. And tomorrow you're down. Yeah. Today for you and tomorrow for me. Yeah. So what's the use in, yeah, pretending to your brother? Der im vergangenen Jahr verstorbene Dennis Brown mit einer Eigenkomposition. Boasting heißt dieser Song, erschien 1977 auf dem Dennis Brown Album Wolf and Leopards. Dennis Browns Song Boasting ist eine Art Warnung. All die Prahlerei und Großtuerei könne nur eine Weile dauern. Und nach all der Hochmut kommt zwangsläufig der Fall, wenn man nicht rechtzeitig aufwacht. Im nächsten Lied wird die Forderung vertreten, dass bis zum Jahr 1983 Afrika ein freier Kontinent sein muss. Das Lied wurde 1978 produziert. Der Sänger war damals etwa 16 Jahre alt. When I and I people think it's time for us to live a better life. Der 16-jährige Hugh Mandel in einer Produktion von Augustus Pablo 1978. Africa Must Be Free bei 1983 heißt dieser Song, genau wie die LP bzw. die CD, auf der dieser Song zu finden ist. Hugh Mandel starb im Alter von nur 21 Jahren, 1983 war das. Sein Produzent Augustus Pablo wurde als Horace Swaby in Kingston geboren, 1952. Er gehört neben Lee Perry und King Tubby zu den Pionieren der Dubmixes, Remixen von Songs, die statt der Stimme des Sängers einzelne Instrumentalspuren featuren und mit tonnenweise Echo durch den Raum ziehen lassen. Augustus Pablo hat obendrein ein ungewöhnliches Musikinstrument durch sein Talent geadelt, die Melodica, jenes Blasinstrument mit Tasten, das dem einen oder der anderen vielleicht noch aus dem Musikunterricht in der Schule bekannt ist. Hier ist Augustus Pablo in Zusammenarbeit mit King Tubby, die B-Seite der Jacob Miller Single Baby I Love You So. Sie heißt King Tubby's Meets Uptown Rockers, ein Dub aus den Einzelteilen der Single A-Seite. In England veröffentlichte Island Records damals diese Dub-Version als A-Seite und brachte dadurch viele Leute, die vorher noch nie etwas von Dub gehört hatten, auf den Geschmack. 1975 war das. Thank you. Musik aus der Karibik geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. In der zweiten Stunde ausschließlich um Musik aus Jamaika. Das war gerade eine Dub-Trilogie mit Werken von Augustus Pablo und King Tubby. Zuerst zwei Nummern mit dem Keyboarder und Melodikerspieler Augustus Pablo. Das erste erschien vor 25 Jahren und heißt King Tubby's Meets Uptown Rockers. Eine Zusammenarbeit von Augustus Pablo und King Tubby. Die zweite Augustus Pablo Nummer, die mit den Echo Bongos, heißt Valley of Jehoshaphat. Und schließlich gab es einen Track von einem neuen CD-Sampler mit King Tubby Dubs aus den Jahren 1973 bis 77. Chapter of Money heißt dieser Track, der gerade zu hören war. Beide Dubmeister leben schon nicht mehr. Horace Swaby alias Augustus Pablo starb letztes Jahr im Mai im Alter von 46 Jahren. Osborne Ruddock alias King Tubby starb 1989 im Alter von 48 Jahren. King Tubby war Ende der 60er Jahre mit einem eigenen Soundsystem auf Jamaika unterwegs. Als DJ hatte er U-Roy engagiert und der gilt als Vater der Toastings, des jamaikanischen Vorläufers von Rap. Hier ist eine Toasting-Nummer über einen Track der Melodians, Everybody Balling, vermutlich aus dem Jahr 1969 oder 70. See when one is wicked, got to kill them dead before them spreaders, I will say. careful as I would say, be careful as I would tell you. Baby got to stick on sway to the tone of colors, way on to the Satan massacre. So baby, when you work your show and done, you got to come around and meet me around the corner. Name I've got to be Sister Lana, as I was there. Sister Lana, have a tea. Got to come and work a shoe and do your thing and call the Satan massacre. Well, baby, got to work it to the Satan massacre. And if your papa never born, you are African, as I would say. Now Africa, as I would tell you, happy, happy, Africa. To go Satan, to Satan, Zwei Großmeister jamaikanischer Sprechgesangskunst waren das. Zuerst U-Roy mit einer getoasteten Version von Everybody Balling von den Melodians, vermutlich 1969 oder 70 aufgenommen, und gerade eben, das war Big Use mit Dreader Than Dread, vermutlich in der ersten Hälfte der 70er Jahre aufgenommen. In den 90er Jahren hatte sich dann die Wirklichkeit und die Sprechgesangskunst auch in Jamaika etwas verändert. Well, it's not an easy road. But you want to tell them at home come to spread the word further. So when you see I get to you to try, don't grudge him. Well, them say we are not grudge, we are not know how we grow. A hen be with you, we start make a little dough. Like a green lizard, them change and turn four. Never dead, when we are juggling at the snow. Remember the days of chicken backbone. And remember when we have to make blood out of stone. The system of fraud and them won't get we down. That's why we have to lick out the sound. Well, them a penury, work from them out of pure negative energy. Won't get we out like President Kennedy. Big obstacle, a try black power strategy. But not no matter we cause, we see them. Everything we have, we take it and we give them. So them start feel set over when I feed them. Them feel look good and we if we ever feed them. Hardly I hate how we call them hidden. See them a come, me shout, shalamai, shillem. Take some of me money, I fly go and meet them. We out of town where we can't even see them. For family billion. Ah, them say we are not good, we are not know how we grow. A hen be with you, we start make a little dough. Like a green lizard, them change and turn poor. Never dead, when we are juggling at the snow. Remember the days of chicken backbone. And remember when me have to make blood out of stone. The system of fraud and them want to get me down. That's why me have to lick out my soul. When me say grow, only don't think a lie. Cause don't get the ghetto, you have to swift like a fly. Buck up in at the cops, are ratatatam like fly. And every other day, another I get to you time. It never really pretty in this zinc fence yard. As a whistle now your ears just like the landlord. Try elevate them and move like a fraud. See them and I wish till we end up at the mark. Hard them say we are not good, we are not know how we grow. A hen be rich we start make a little dough. Like a green lizard them change and turn four. Never dead there. When we are juggling at the snow. Remember the days of chicken backbone. And remember when we have been make blood out of stone. The system of fraud and them want get we down. That's why we are filling out the zone. Well, down in the ghetto me spend most of my life. When living is a stress, no hard to survive. But I got to stay alive, face the world no matter I. Fight every struggle and no dash for me pride. Primary school me coulda hardly find tea. Mama couldn't buy a bag and I had a car key. Me have to go down for me knee. Beg the Lord to set me free from this operation and this poverty. Six kids and a mother in a one room. Contract space, house small like a tomb. Me know say soon and very soon this year flowers have to bloom. Before we get the power when the earth are consumed. Them say we are not good, we are not know how we grow. A hen be with you, we start make a little dough. Like a green lizard, them change and turn four. Never dead, when we are juggling at the snow. Remember the days of chicken backbone. I remember when we have to make blood out of stone. The system of fraud and them want get we down. That's why me have to lick out my sound. Well, them a penny we work some them out of the negative energy. Want get we out like President Kennedy. Big up the killer strive like our strategy. But that no matter we cause, we see them. Everything we have, we take it and we keep them. So them start feel set, how I wanna feed them. Them feel look good and we if we ever quit them. See them a come. LA Cat nennt sich der Interpret dieser Nummer, Chicken Scratch Bone heißt sie, eine 7-Inch-Single, die man auch in diesem Lande in gut sortierten Plattenläden als kleine Single finden kann. Knapp 2 Stunden mit Musik aus der Karibik sind fast zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch einmal Musik von Lee Perry, diesmal eine Zusammenarbeit mit englischen Jungle-Spezialisten aus dem Jahr 1995, von der LP Super Ape in a Jungle. I am not a human being. Don't complain.